NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 10. von 18 Abschnitten. Rabelais war einer der größten Sprachschöpfer in der Literatur aller Zeiten und Länder, und er hat die französische Sprache und Literatur in ähnlicher Weise geprägt und bestimmt wie sein Zeitgenosse Martin Luther die deutsche. Rabelais, schrieb Hermann Kästen in einem schönen Aufsatz, führte die kühnste Sprache seit Aristophanes. Er mischte die ungeheuerliche Gelehrsamkeit der Scholastiker und ihre Sophistereien und die Bildung der Humanisten und ein Allerweltswissen und die feinste Kunstsprache der volksfremden Gelehrten und ihre ciceronianische Rhetorik mit der speckigen Fülle der Volkssprache, mit ihrem stinkenden Unrat, ihren tobenden Redensarten, strotzenden Flüchen, närrisch weisen Sprichworten und den abertausend Gerüchen, Geschmäckern, Farben und Wortkaskaden des jauchzenden, brüllenden, träumenden und revoltierenden Weltpöbels, jenes auf Jahrhunderts der Bauernkriege, Religionskriege, Reformation und Revolution, Weltentdeckungen und Inquisitionsprozesse samt Hexenverbrennungen, Bücherverbrennungen, Autorenscheiterhaufen und Teufelsbeschwörungen. Mit diabolischem Wortwitz und mit Sprachzauberei und den Höllenfantasien eines Dante und Hieronymus Bosch schafft Rabelais die wildesten Sexualfantasien, wetteifernd mit indischen, chinesischen und freudianischen Symbolräuschen. Er deliriert in allen burlesken Übertreibungen jedes sinnlichen Vergnügens, vom Essen, Trinken, Lieben und aller körperlicher Funktionen. Er führt unendliche Gespräche und Diskussionen. Er lässt nichts von der Welt aus, weder das Spirituelle noch das Fäkalische. Alles wird gesagt und hat dasselbe Recht, beschrieben zu werden. Keine Scham gilt und keine Rücksicht. Also ward Gargantua und Pantagruel kein Kinderbuch wie Gallivers Reisen. Und inmitten der üppigsten Wortschwelgerei tummelt sich der reichste Witz, grundvernünftig und tausendfach toll. So Hermann Kästen in seinem Buch »Meine Freunde, die Poeten«. Kehren wir zur Lesung zurück, in der zuletzt von dem Krieg berichtet wurde, den Grand Gosier, des Riesen Gargantua Vater, mit seinem Nachbarn Picrocolla zu führen gezwungen ist. Picrocolla hat diesen Krieg aus nichtigem Anlass vom Zaune gebrochen, hat aber die Streitmacht unterschätzt, über die Grand Gosier gebieten kann. Dieser ruft nämlich unverzüglich seinen Sohn Gargantua aus Paris herbei, wo dieser gerade seinen Studien nachgeht, und Gargantua eilt unverzüglich herbei, begleitet von seinen Freunden Gymnastes und Eudemon und seinem Lehrer Ponokrates. Der eifrigste Kämpfer auf der Seite Gargantuas ist Bruder Hannes, ein mutiger, robuster, lebenslustiger und nicht besonders frommer Mönch. Er hat bei dem letzten Scharmützel viele Feinde aus dem Feld geschlagen und auch eine Menge Gefangene gemacht, unter ihnen der Hauptmann Hahnenzupf, der nun über die Pläne und Absichten der Feinde befragt werden soll. Und das gibt wiederum Grand Gosier bzw. dem Autor Rabelais Gelegenheit, einige ewige Wahrheiten über den Krieg mitzuteilen. Hören Sie wieder Helmut Kraus. Kaput 46. Wie Grand Gosier den Hauptmann Hahnenzupf behandelte. Hahnenzupf ward vor Grand Gosier geführt und von ihm nach den Plänen des Königs Picrocolla befragt, worauf er berichtete, dass die Absicht bestehe, dies ganze Land wegen der Tätlichkeiten gegen seine Fladenbäcker zu erobern. »Das ist ein wenig übers Ziel geschossen«, sprach Grand Gosier. »Wer den Mund zu voll nimmt, erstickt leicht.« Die Zeiten sind vorüber, wo man auszog, seines Nachbarn Land da niederzuwerfen. Das haben die Heiden und Ungläubigen getan, die Herkules, Alexander, Hannibal, Scipio, Cäsar, die vom christlichen Evangelium der Nächstenliebe nichts wussten, das uns jetzt anbefiehlt, unser Land und Besitztum zu wahren, zu lenken und zu verwalten und nicht über andere herzufallen. Was die Barbaren und Sarazenen Heldentaten nannten, das gilt einem menschlichen und gesitteten Mann als Räuberei und großer Schelmenstreich. Geht in Gottes Namen von dannen und folgt künftig einer guten Fahne. Stellt eurem König seine Untat vor, so wird euer Heil mit dem Seinen begründet sein. Ich geb euch ohne Lösegeld frei. Auch Ross und Gewaffen sollt ihr nach guter Nachbarsitte und Freundesbrauch wieder empfahren. Denn unser Handel ist ja gar kein Krieg zu nennen. Keiner von uns ist in seiner Ehre angegriffen. Dieser Hader tobt nur im Vorhof unserer Herzen, die selber nichts davon wissen. Auf beiden Seiten ist gefehlt worden und soll gesühnt werden. Dann rief er den Mönch und fragte ihn in aller Beisein: »Lieber Bruder Hannes, habt ihr den hier gegenwärtigen Hauptmann Hahnenzupf zum Gefangenen gemacht?« »Majestät«, erwiderte der Frater, »er ist alt genug. Es wäre mir lieber, ihr erführet das aus seinem Mund als von mir.« Da sprach Hahnenzupf: »Euer Gnaden, er hat mich in Wahrheit zum Gefangenen gemacht.« »Habt ihr ihm ein Lösegeld vorgeschrieben?« fragte der König den Mönch. »Nein«, antwortete dieser, »mit derlei gebe ich mich nicht ab.« »Wie viel rechnet ihr für seine Loslassung?« »Nichts, nichts, ist mir all eins.« Da befahl Grangosier, dass dem Klostermann vor den Augen des Hahnenzupf 62.000 Gulden aufgezählt würden, und den Hauptmann fragte er, ob er bei ihm bleiben oder zu seinem König zurückkehren wolle. Hahnenzupf erwiderte, er werde tun, wie er ihm rate. »So kehrt mit Gottes Geleit zu eurem Fürsten heim«, sprach Grangosier und schenkte ihm noch ein trefflich Schwert von Wiener Arbeit mit einer goldenen, künstlich eingelegten Scheide. Hahnenzupf stieg zu Pferd, und Gargantua gab ihm zu größerer Sicherheit 20 Bewaffnete und 26 Schützen unter Gymnastes mit. Als er weg war, nahm Hannes die 62.000 Gulden und gab sie Grangosier wieder. »Herr, es ist noch zu früh zum Geschenke machen. Warte das Ende ab, man weiß nicht, was noch kommt. Ein Krieg ohne Geld ist wie ein Blasebalg ohne Luft. Geld ist der Nervus der Schlachten. So will ich euch bei günstigem Erfolg fürstlich belohnen und mit euch alle, die mir treu gedient haben«, verhieß ihm Grangosier. Kaput 47. Wie Grangosier seine Legionen aufbot. Zur selben Zeit kamen zu Grangosier Gesandtschaften von allen verbündeten Reichen und Städten, um ihm gemäß alter Verträge an Soldaten und Geldmitteln alles, was er heischte, anzubieten. Der Kriegsschatz belief sich demnach allein auf 134 Millionen und 2,5 Goldtaler. An Leuten standen ihm 15.000 gepanzerte, 32.000 leichte Reiter, 89.000 Hakenschützen, 140.000 Landsknechte und 11.200 Kanonen, Doppelkanonen, Basilisken, Feldschlangen, Kartaunen und Mörser zu Gebote, alles wohlgerüstet und verproviantiert für 6 Monate und 4 Tage. Grangosier dankte freundlich für diese Hilfe, glaubte aber ohne solch gewaltsame Zurüstung den Krieg beenden zu können. Er ließ nur 2.500 Ritter, 70.000 Fußsoldaten, 2.600 Arkebusiere, 200 schwere Geschütze und 6.000 Dragoner aufbieten. Diese waren indes trefflich armiert und equipiert und waren Muster an soldatischem Eifer, Gehorsam, Geschick und Mut. Mittlerweile war Hahnenzupf zu Picrocolla gekommen und hatte ihm umständlich alles Vorgefallene berichtet. Er riet ihm auch in überzeugtem Tone zum Frieden mit Grangosier, da nur Wahnsinn oder Dummheit mit einem so edlen König in Fehde liegen könne. Und was die Hauptsache sei, dies Unternehmen werde nie zu einem guten Ende gelangen, denn des Picrocolla Macht sei so begrenzt, dass Grangosier sie im Handumdrehen über den Haufen zu werfen vermöchte. Da unterbrach ihn Quickbold: »Schlecht dient seinem Herrscher ein Mann, der ihm so leicht abtrünnig gemacht wird wie unser Hahnenzupf. Sein Mut ist ja wie weggeblasen. Er möchte wohl gar zum Verräter an uns werden. Aber seine Hinterschlechtigkeit ward offenbar, wie denn eines Mannes wahrer Wert sich nie verbirgt. Und wenngleich die Feinde einen Überläufer aufnehmen, sie verachten und verabscheuen ihn drum nicht minder.« Da ward Hahnenzupf aufgebracht, zog sein Schwert und stach es dem Quickbold über der linken Brustwarze ins Herz, dass er jählings verschied. und als er die Klinge herausgezogen hatte, sagte er freimütig: »So gehe es jedem, der einen treuen Mann beschimpft.« Pikrokoller kochte vor Grimm und schrie: »Hab ich dir die Plempe gegeben, dass du meinen lieben Freund Quickbold damit umbringest? Wache, haut ihn in Fetzen!« So geschah's, und das Gemach ward greulich mit seinem Blut besudelt. Quickbold erhielt ein prunkendes Begräbnis, aber Hahnenzupfs Überreste wurden von der Mauer in den Graben geworfen. Bald lief das Gerücht von dieser heißen Tat im Heere um, und viele murmelten bittere Worte gegen Pikrokoller, die ihm der Hauptmann Brummkater wieder meldete. »Herr, ich erhoffe mir nichts Gutes von dem Krieg. Eure Leute werden unmutig. Sie zweifeln, ob wir genügend verproviantiert sind. Sehen auch, dass uns 2 oder 3 Ausfälle schlimm zugesetzt haben. Euer Feind aber erhält mächtigen Zuzug. Wenn er uns belagert, hat unsere Stunde geschlagen.« »Papalapap«, fuhr ihm Pikrokoller in die Rede, »ihr seid wie ein junger Hund. Ihr schreit, bevor man euch prügelt. Lasst sie nur anrücken.« Kaput 48. Gargantuas Angriff auf Clermont. Gargantua stand an der Spitze seiner Streitmacht. Sein Vater aber blieb auf der Festung. Er feuerte sie an und versprach jedem eine große Belohnung, der sich besonders hervortäte. Sie zogen bis an die Furt von Vaide und überquerten sie in Booten und auf rasch geschlagenen Brücken. Wie Gargantua die Lage der Stadt bemerkte und dass sie auf einem Berg gebaut war, wollte er die Nacht zur Ausarbeitung eines Angriffsplanes abwarten. Aber Gymnastes riet ihm: »Herr, die Natur der Franzosen ist nun einmal so, dass sie im ersten Feuer der Begeisterung alles vermögen. Da sind sie schärfer als der Teufel auf eine arme Seele. Aber wenn sie warten und abkühlen, taugen sie weniger als ein Weibsbild. Drum, mein ich, solltet ihr gleich das Zeichen zum Sturm geben, sobald wir uns ein weniges verschnauft haben.« Der Rat fand Beifall. Gargantua entfaltete sein Heer im freien Feld und stellte die Ersatztruppen auf die Seite des Hügelanstiegs. Bruder Hannes nahm 6 Fähnlein Fußsoldaten und 200 Reiter. Mit aller Behutsamkeit stapften diese durch das Sumpfland und zogen sich oberhalb Le Puy bis zur Landstraße von Loudon. Inzwischen nahm der Sturm auf die Mauern seinen Anfang. Pikrokoller schwankte anfänglich, ob er ihnen entgegenrücken oder die Stadt halten solle. Er tat das Erste und schoss mit einer Schar handfester Mannen aus seiner Deckung. Fröhlicher Kanonendonner wetterte zu seinem Empfang von den Anhöhen hernieder. Die Gargantuaner wichen ins Tal, um dem schweren Geschütz geziemenden Spielraum zu gewähren. Die in der Stadt verteidigten sich, so gut es ging, aber ihre Schüsse waren alle zu hoch gerichtet und flogen ohne Schaden in die Luft. Einige, die dem gegnerischen Geschosshagel entgingen, drangen auf unsere Freunde ein, wurden aber weitgerecht abgefangen und niedergestoßen. Der Rest wollte sich zurückziehen. Aber der Mönch hatte ihnen den Weg abgeschnitten, und so flohen sie ohne Halt und Besinnung. Ein paar wollten ihnen nachsetzen, der Bruder Hannes hielt sie jedoch beisammen, damit sie nicht von der Stadt her überrumpelt würden, wenn sie halb aufgelöst wären. Indes sich jetzt beide Parteien verschnauften, schickte er den Kapitän Frontistes zu Gargantua. Er solle den Hügel links besetzen, damit Pikrokoller dort nicht in die Stadt zurückwischen könne. Der Prinz schickte in aller Heimlichkeit 4 Fähnlein dorthin, die auch richtig auf Pikrokoller und die anderen stießen, so sich gerettet hatten. Sie fuhren drauf los, erlitten aber böse Verluste durch die Schützen von der Stadtmauer her. Da kam ihnen Gargantua zu Hilfe und richtete all seine Feldschlangen auf jenen Teil des Walles, so dass die ganze Streitmacht der Feste dorthin zusammengezogen werden musste. Kaum sah der Mönch die Seite, auf der er stürmen wollte, ihrer Bemannung entblößt, so drang er eifrig vor, stieg mit einer Handvoll kühner Soldaten auf die Brüstung, erhob ein mächtiges Kampfgebrüll, überrumpelte die Wache, öffnete das Tor und ließ den Rest seiner Schar herein. Dann rannten sie zum entgegengesetzten Burgtor, wo das Getümmel tobte, und warfen allen Widerstand nieder. Die Belagerten sahen sich von allen Seiten umringt und übergaben sich dem Mönch auf Gnad und Ungnade. Er ließ ihnen ihre Prügel und Waffen, sperrte sie aber alle in die Kirche, nachdem er vorher die Kreuzstangen draus entfernt hatte, und stellte eine Wache davor, dass niemand heraus könne. Dann eilte er durch das Osttor dem Gargantua zu Hilfe. Pikro Koller vermeinte, es komme ihm Ersatz aus der Stadt und wagte sich ganz tollkühn vor, bis Gargantua schrie: »Holla, Bruder Hannes, wackrer Manno, grüß dich Gott!« Da merkte Pikro Koller, dass er verloren war, und lief mit seinen Leuten, was er laufen konnte. Gargantua war hinterher bis nach Vaugaudrey, tötete viele und blies dann zum Sammeln. Kaput 49. Von Pikro Kollers Schicksal. Pikro Koller floh in aller Verzweiflung nach der Bouchard-Insel, aber unterwegs stolperte sein Pferd und fiel mit ihm hin. Darob geriet er in solche Wut, dass er ihm ohne Besinnung mit seinem Schwert den Hals abschnitt. Weil er nirgend ein ander Reittier fand, wollte er einen Esel wegnehmen, der in der Nähe bei einer Mühle angebunden war. Dafür droschen ihn die Müllerknechte windelweich, rissen ihm die Kleider vom Leib und hängten ihm einen alten Leinwandkittel um. So trollte sich der arme Bittergroller seines Wegs. Er erzählte überall sein Unglück, bis ihm eine alte Hexe weissagte, er werde sein Reich wieder besitzen, wann die Gluckergeißreiher heimkämen. Von da an weiß man nicht, was aus ihm geworden ist. Nur einmal kam ein leises Gerücht auf, er lebe als Tagwerker in Lyon und sei immer noch so jähzornig wie früher. Allen Fremden jammere er ständig vor und frage sie, ob die Gluckergeißreiher noch nicht kämen. Und er hoffe immer noch, dass die alte Vettel recht behalten und er seinen Thron wieder besteigen werde. Nach dem Siege hielt Gargantua Heerschau und fand, dass nur wenige seiner Leute gefallen waren, nämlich ein paar Fußsoldaten vom Fähnlein des Kapitäns Wiegand und Ponokrates, den ein Büchsenschuss auf den Nabel getroffen hatte. Die Überlebenden wurden auf des Prinzen Kosten gespeist und die Plünderung der Stadt ward verboten, da sie zu seinem Gebiet gehörte. Nach dem Festmahl sollten sie vors Schloss kommen und ihren Sold für 6 Monate in Empfang nehmen. Auch die Gefangenen und Parteigänger Pikro Kollers ließ er vorführen und hielt ihnen in Gegenwart aller Hauptleute und Obristen folgende Ansprache. Kaput 50. Gargantuas Rede. Meine Väter und Vorfahren haben die Gepflogenheit gehabt, nach einem Sieg ein Denkmal und Trophäum im unterworfenen Lande zu errichten, aber nicht aus Erz und Stein, sondern in den Herzen der Besiegten, festgefügt aus Dank und Versöhnlichkeit. Denn sie hatten erfahren, dass ein lebendiges Andenken in treuer Menschenbrust dauernder und unvergänglicher sei als die tote Inschrift auf Triumphbögen, Säulen, Pyramiden und Reiterbildern, die der Zeit und dem Wetter zum Opfer fallen. Also will ich gemäß dem Beispiel meiner Ahnen, dass ihr frei seid und in eure Heimat kehret. Beim Verlassen der Tore erhält jeder einen Sold für 3 Monate, dass er seinen Hausstand wieder einrichten kann. 600 Bewaffnete unter meinem Marschalk Alexander werden euch geleiten, damit ihr keinen Unfällen ausgesetzt seid. Gott sei mit euch. Es tut mir von Herzen leid, dass Pikro Koller nicht hier ist, denn ich hätte ihm gezeigt, wie dieser Krieg ohne Beutegier von unserer Seite unternommen ward. Da er jedoch verschwunden ist, soll das Reich seinem Sohn zufallen. Und da selbiger erst 5 Jahre zählt, werden ihn die ältesten Fürsten und Weisen seines Landes unter Eudemons Oberleitung erziehen, bis er mündig ist, sein Gebiet selbst zu verwalten und zu regieren. Weil ich aber der Meinung bin, dass allzu weit getriebene Güte und Milde kein Übel ausrotte, sondern anstachle, verlange ich, gleich wie Moses die Aufwiegler bestrafte und Cäsar unerbittlich gegen die Meuterer verfuhr, dass ihr mir den feinen Monsieur Scheckplätz ausliefert, der die Quelle und Ursache dieser Fehde war und mit ihm all die Weckenbäcker, da sie verabsäumten, ihm den Kopf zurechtzusetzen, sowie auch alle Räte, Hauptleute, Obristen und Bedienstete des Pikro Koller, die ihn zum Kampfe gegen uns aufgereizt, gehetzt und befeuert haben. Caput 51. Wie die Gargantuaner belohnt wurden. Die eingeforderten Rädelsführer wurden ausgeliefert, ausgenommen die Hauptleute Raufdegen, Schissenbutz und Borzlingen, die sich 6 Stunden vor Beginn der Schlacht in Sicherheit gebracht hatten, und 2 der Teigkneter, die auf dem Schlachtfeld lagen. Gargantua tat ihnen weiter nichts zuleid, als dass sie künftig die Pressen in seiner neu errichteten Druckerei bedienen mussten. Die Toten ließ er bestatten und die Verwundeten verbinden und pflegen. Den Einwohnern von Clermont vergütete er allen Schaden und ließ ihnen zum Schutz eine starke Burg anlegen. Den Soldaten dankte er nochmals zum Abschied und entließ sie in ihre Winterquartiere. Etliche von der 10. Legion, die sich besonders hervorgetan hatten, und die Anführer stellte er seinem Vater vor. Der war über ihren Anblick hoch erfreut. Er richtete ein festliches Bankett an und verschenkte nachher alles Tischgerät an sie, alle die Becher, Staufe, Kannen, Krüge, Humpen, Seidel, Kelche, Schüsseln, Teller, Büchsen, Platten, Gemäße, Flaschen, Näpfe, Schalen, Pokale und alles Kredenzgeschirr, das aus purem Gold mit Steinen und Email besetzt, sowie in getriebener Arbeit ausgeführt, sehr kostbar war. Aus seinen Kästen und Truhen zählte er ihnen 120.000 Taler auf und gab jedem Obristen 1 seiner Schlösser, wie er sich's wählen mochte, zu Erb und Lehen. Eudemon entschied sich für La Roche-Clermont, Gymnastes für Le Coudray, Alexander für Quinquennay und so jeder für einen anderen Edelsitz. Caput 52. Von des Mönchs Ehrengabe. Nun blieb noch der Bruder Hannes zu belohnen, den Gargantua zum Abt von Seuilly ernennen wollte, aber er schlug es ab. Dann wollte er ihm die Abtei von Bourgueil oder St. Florian übergeben, welche ihm am besten gefiele, oder alle beide, wenn sie ihm behagten. Aber der Frater erklärte rundheraus, er wolle keine Gewalt und Oberhoheit über Mönche besitzen. Denn, sprach er, wie kann ich andere beherrschen, wenn ich mit mir selber nicht fertig werde? Aber wenn es euch so vorkommt, dass ich euch gute Dienste geleistet habe oder solche leisten werde, so bewilligt mir, ein Kloster nach meiner Eingebung zu gründen. Das war dem Gargantua eben recht, und er bot ihm das ganze Telemergebiet am Ufer der Loire an. Da sollte eine Abtei entstehen, die von den üblichen von Grund aus verschieden wäre. Zum Ersten, verordnete Gargantua, in Übereinstimmung mit Hannes dürften keine Mauern ringsum gebaut werden, weil alle anderen Klöster durch solche von der Welt abgeschieden seien. Freilich, setzte der Mönch hinzu, und von Rechts wegen, denn hinter jeder Mauer kauert wer auf der Lauer und blickt sauer, drum gedeiht dort der Neid und das Verfolgungswesen. Zum Zweiten, weil in vielen Klöstern üblich ist, den Ort zu reinigen, den ein Frauenzimmer, ein anständiges und keusches, meine ich, betreten hat, soll hier jeder Fleck gewischt und gefegt werden, auf dem zufällig ein Mönch oder eine Nonne gestanden. Weil sonst alles nach Stunden eingeteilt und geregelt sei, ward bestimmt, dass es hier keine Uhr und keinen Stundenweiser geben dürfe. Alle Besorgungen sollten nach Gunst und Gelegenheit erledigt werden. Denn was ist der größte Zeitverlust, fragte Gargantua, das Stundenzählen. Was hat es für einen Vorteil? Die gröblichste Torheit ist doch, sich nach einem Glockenschlag zu richten, statt nach Bedürfnis und Verstand. Item, weil bis dato bloß schielige, hinkende, bucklige, hässliche, närrische, blöde, lästerliche und anrüchige Frauenzimmer den Schleier genommen hätten und bloß gichtische, krumme, dumme und zu sonst nichts taugliche Mannsbilder die Tonsur, so wurde dekretiert, die Aufnahme stünde nur hübschen, niedlichen und anmutigen Dirnlein und nur schönen, gesunden und stattlichen Burschen frei. Item, weil den Weibern der Besuch der Männerklöster und den Männern der Eintritt in Frauenklöster versperrt war, außer wenn es heimlich und verstohlen geschah, so wurde festgelegt, dass kein Mägdlein Schwester werden sollte, es seien denn schon Brüder da und umgekehrt. Item, weil sonst Männlein und Weiblein nach dem Noviziat sich für immer und alle Zeit der Klosterschaft verpflichten mussten, wurde bestimmt, dass sie hier nach Belieben ein- und austreten könnten. Item, weil jeder Ordensangehörige das Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und Armut ablegen musste, verfügte man, dass hier alle unabhängig sein, reich werden und heiraten dürften. Das Aufnahmealter wurde für die Nönnlein zwischen dem 10. und 15., für die Fratres zwischen dem 12. und 18. Lebenslenz festgelegt. Kaput 53. Wie die Abtei Thelema gebaut und ausstaffiert war. Zur Auf- und Einrichtung des Klosters spendierte Gargantua 2.700.031 glänzende Goldvögel und für jedes Jahr bis zum vollständigen Abschluss 1.669.000 Sonnentaler und ebenso viele Sternengulden. Zu dauerndem Unterhalt stiftete er 236.900 Rosendukaten, zins- und pfandfrei und am Klostertor zahlbar. Hierüber stellte er ein schönes Schriftstück aus. Der Grundriss des Bauwerks war hexagonisch, so zwar, dass in jedem Winkel ein großer Rundturm gemauert wurde, der 60 Schritt im Durchmesser hatte. Alle waren sich gleich an Höhe und Aussehen. Der Loire-Strom floss nordwärts dran vorbei. Dort stand einer der Türme Arctica benannt. Gen Aufgang ein zweiter, der hieß Calaer, der nächste Anatol, weiterhin Mesembrine, dann Hesperia und der letzte Criera. Sie waren jedes Mal 312 Schritt auseinander. Einer wie der andere bestand aus 6 Stockwerken, die Keller einbegriffen. Das zweite war wie ein Korbdeckel gewölbt, alle übrigen mit Zierdecken aus flandrischem Gips verschönt. Die Dächer waren mit Schieferplatten gedeckt und mit lustigen Bleimännlein und Tierfiguren geschmückt. Die Dachrinnen gingen zwischen den Kreuzstöcken bis auf den Boden. Sie waren in Blau und Gold gehalten und endigten in Gräben, die nach dem Fluss liefen. Die Gebäude waren über alles Maß schön und geräumig. Sie enthielten 9.332 Gemächer, jedes mit einem Nebenzimmer, Hinterkämmerlein, Kleiderraum, Kapellchen und Gang nach dem Hauptsaal. Inmitten eines jeden Turmes stieg eine prächtige Wendeltreppe auf. Die Stufen waren aus Porphyr, Marmor und Granit, 22 Fuß lang, 3 Finger dick, und waren immer 12 Staffeln bis zu einem Treppenabsatz. Jeder Absatz empfing durch 2 stattliche Bogenfenster das Tageslicht. Von da trat man nach jeder Seite in einen großen Saal und weiter in die Einzelgemächer. Zwischen dem Arktika-Turm und der Criera fanden in einer Galerie auserwählte Büchereien ihre Aufstellung, und zwar griechische, lateinische, hebräische, französische, italienische und spanische. In jedem Stockwerk eine Sprache. In der Mitte erhob sich ein Wunder von einer Wendeltreppe, deren Zugang durch eine weite Halle führte. Sie war so breit, dass 6 Geharnischte mit eingestemmter Lanze in einer Reihe bis oben hinaufreiten konnten. Vom Anatolturm bis zur Mesembrine zogen sich prächtige Hallen mit Bildern von alten Heldentaten, Geschichten und Erdbeschreibungen. Auch hier war in der Mitte eine ähnliche Treppe und Zufahrt wie auf der Flussseite. NDR Kultur